Hast du die Zusammenfassung auch schon mal durchgelesen? Bin ehrlich gesagt nicht dazu gekommen. Sieme ist mein Bagger vorab abgehauen, hat gesagt, ich soll nur alles verdichten. Dann habe ich meine Rüttelplatte angeschmissen, der ist 10 Minuten gelaufen, dann war der Diesel alle, dann habe ich festgestellt, dass ich keinen Diesel mehr daheim gehabt habe. Dann ist mein Onkel gekommen, um mir zu sagen, weil wir die Entwässerung machen dürfen. Dann bin ich noch gefahren, habe einen Diesel geholt, dann habe ich noch fertig gerüttelt. Und ich bin um 7:45 bin ich reingekommen, habe mich duscht und ich stehe auch jetzt mit Nasse weiter. Scheiße. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. Look, now's the time to go through that door. Find what lies beyond. Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, die Monster und Schaufelfilm Podcast eures Vertrauens, wo sich Galgameth und die Weltraumkakerlake, die Kim Jong-ils Körper kontrolliert, die gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir wird immer live zugeschaltet, ist der Philipp. Hallo. Ist was, Team America. Amerika. Aber heute soll es nicht um Amerika gehen, sondern um Korea und zwar... Ihr ahnt es. Nordkorea. Genau, unser Seoul-Temper wird zum Pyongyang-Temper, oder wie haben wir gesagt? Nordkorea ist Bestkorea. Naja. Also, ich war ja an der Grenze zu Nordkorea, das war dann immer ganz witzig. Da hat man ganz Auch genau... Ach, witzig war das. Ja, war super lustig. Du hast ganz genau gesehen, wo Südkorea, wo da wirklich dieser Grenzstreifen aufgehört hat und wo Nordkorea angefangen hat. Weil auf der nordkoreanischen Seite stand kein einziger fucking Baum mehr. Okay. Die haben das alles komplett gerodet. Scheiße. Für Rohstoffe und ja, so. Ja. Und dann kommst du zur südkoreanischen Seite und das, Korea ist ja sehr hügelig und so. Und da waren einfach grüne Hügel, schön bewaldet. Und hast du durch hast du 50 Pfennig reinschmeißen können und hast dann durch so ein Fernglas gucken können. Und dann hast du gesehen, da wo die der nordkoreanische Teil ist, braun. War toll. Oh, weh. Den Film, den wir heute besprechen, übrigens, ist der Film Pulgasari von 1985, ein etwas verrufener Streifen mit einer sehr, sehr interessanten Hintergrundgeschichte. Oh boy. Oh boy. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt mal anders als sonst. Ich würde jetzt schon mal einfach die Hintergrundgeschichte erzählen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Film Pulgasari gedreht wurde. Und dann gehen wir ins normale Format über mit Plotzusammenfassung und dann der weiteren Besprechung. Und da kann man dann noch erklären, was dann noch so im Anschluss alles passiert ist. Also wir haben das ja schon letztes Mal geteasert, also beziehungsweise du hast es geteasert. Und ich konnte mich da jetzt dieses Mal nicht zusammenreißen. Und ich habe zumindest so rudimentär mal gesucht, was da eigentlich abgegangen ist. Hintergrund war ja im Prinzip, dass Nordkorea sich gedacht hat, jetzt fangen so ein paar asiatische Länder an, andere südostasiatische Länder, Filme zu machen mit so Monstern. Das können wir doch auch. Ja, also es hängt mehr dran. Aber es geht in die Richtung. Also, ich habe mir das Buch Das Traumpaar des Diktators von Paul Fischer zu Gemüte geführt, schon vor ein paar Jahren. Und das geht eben um diese unglaubliche Entführung nach Nordkorea. Und unsere zwei Hauptakteure in dieser Sache sind die Schauspielerin Choi In-hui und ihr früherer Ehemann Shin Sang-ok. Und in den 50ern waren die ein koreanisches Power-Couple und Showbiz-Ehepaar. Also er war Regisseur und sie so sein Starlet. Und zusammen haben die zig Filme mit ihrer Produktionsfirma Shin Films gedreht. Und in den 70ern war es aber dann nicht mehr so rosig. Also erst einmal Joy als Frau mittleren Alters hat dann natürlich nicht mehr so die Rollen gekriegt. Die wollte sich ja ein bisschen mehr zurückziehen, mehr so Schauspiel, Schule machen und auch mehr hinter der Kamera arbeiten. Und Shin hatte Probleme wegen Zensur und Auflagen der Regierung, weil in Südkorea war die Regierung auch etwas restriktiv. Problematisch. Restriktiv, das ist sehr gut. Shin wurde sogar die Filmlizenz in Südkorea entzogen und aus dem Grund ist er ein bisschen zum Weltenbummler geworden und hat nachgeschaut, in welchem Land könnte ich meine Filme produzieren. Und die Ehe von Shin und Choi war auch im Eimer. Er ist fremdgegangen, die beiden hatten adoptierte Kinder und das war dann ja, alles ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall, Shin war unterwegs und er fährt dann im Jahr 1978, dass Joy mal nach Hongkong gereist ist und seitdem spurlos verschwunden ist. Die zwei sind zwar getrennt, aber sie sind jetzt anscheinend nicht wirklich im Bösen auseinandergegangen, haben ja trotzdem nur gemeinsame Kinder und er hat dann auf eigene Faust hinterher geschaut, wo könnte Joy sein? Und dabei ist er dann auch spurlos verschwunden. Sack über den Kopf, Knüppel drüber und aufgewacht ist er dann in Nordkorea. In einer Gefängniszelle, in der er dann die nächsten Jahre verbracht hat. Beide sind getrennt voneinander in Nordkorea. Aber wieso wurden sie gekidnappt? Zu der Zeit herrschte noch der Kim Il-sung in Nordkorea und dessen Sohn Kim Jong-il, der dann später das Land führen sollte, war ein kompletter Filmnarr und Leiter der nordkoreanischen Filmindustrie. Oh Junge! Das hat er irgendeinen speziellen Titel. Aber er als selbsternannter Cineast hat dafür gesorgt, dass die nordkoreanischen Filme super sind. Also er hat's zeigt sich mal wieder, wie Nepotismus sich auszahlt, gell? Also er hat es versucht. Denn in Korea, also in Nordkorea laufen ja keine ausländischen Filme und sie sind auch nicht zu bekommen. Kim Jong-il hingegen hat eine riesige Sammlung und sowas wie so seine eigene private Lokalisierungs- und Synchronisationsangestellten. Der hat quasi einen kompletten Bootleg-Ring für sich selbst. Und Kim liebte die James-Bond-Filme, Freitag der 13., Rambo, Hongkong-Action-Filme. Das hat er alles so irgendwann mal an Shin Sang-ok erzählt. Und er scheint ja auch ein kleines Fable für japanische Kaiju-Filme zu haben. Also Kim Jong-il fand Gefallen am internationalen Film, vor allem am Actionfilme, aber eben wenig an den eher drögen und schlecht produzierten nordkoreanischen Filmen. Er soll einmal gesagt haben, dass die nordkoreanischen Filmemacher nicht mit Herzblut bei der Sache sind und einfach Standardkost abliefern, weil sie ja so oder so bezahlt werden. Und in Südkorea herrscht Konkurrenz und darum wetteifern die Filmemacher und bringen ganz andere Sachen hervor. Also quasi, Kapitalismus macht bessere Filme, laut seinen eigenen Aussagen. Wobei man es natürlich auch so nicht kommentarlos stehen lassen kann, weil wie sollen nur koreanische Filmschaffende gute Filme produzieren, wenn sie in einem strikten System gefangen sind, bei dem jeder Fehler mit Tod oder Gefängnis bestraft wird und außer den heimisch produzierten Propagandafilmen nichts zu sehen ist. Wie gesagt, ausländische Filme sind denen nicht zugänglich. Ich habe mal nachgeschaut, der erste ausländisch produzierte Film, der in Nordkorea jemals gezeigt wurde, war, willst du raten? Godzilla? Nein, später. Ganz andere Richtung. Ganz andere Richtung. Also du hast James Bond gesagt, dann wird es das nicht sein. Mir fällt nichts Dummes ein. Kick it like Beckham. Keine Ahnung, wieso. Das ist so dumm. Kim Jong-il konnte nicht auf eigenes Talent aus dem eigenen Land zurückgreifen, also importierte er quasi Talent in Form von Shin und Joy. Wie gesagt, beide waren getrennt voneinander. Joy wurde mehr oder weniger von Kim wie ein Püppchen gehalten. Also hat in einem Palast gelebt, hat da umeinander laufen können, aber war trotzdem eingesperrt. So der goldene Käfig, der klassische. Sie hat sich dann mit einer anderen Gefangenen angefreundet. Und über die ist sie dann auch zum Katholizismus konvertiert. Das war sowas, in dem sie Hoffnung gefunden hat. Shin hingegen war in sein Gefängnis, hat Gras und Wasser und Reis gekriegt, von dem er sich ernähren musste. Über Jahre, er hat mehrmals versucht zu fliehen. Einmal hat er sich quasi in einer Wand versteckt. Er kann selber nicht sagen, wie lang, ob das jetzt mehrere Tage waren, weiß er nicht. Um halt zu warten, bis dass sie ihn nicht mehr suchen und dann zu entwischen. Einmal konnte er rausschlüpfen und ist mit einem Auto von der Wache abgedüst, weil die haben sich immer einmal in der Woche irgendwo getroffen und haben Karten gespielt und die haben halt einfach das Auto stehen lassen mit Schlüssel, weil in Nordkorea hat kein Auto, keiner weiß, wenn man Auto fahren dort. Also warum abschließen? Und da ist er dann hingelaufen, ist losgefahren und ist halt jedes Mal wieder eingefangen worden. Er ist auch immer auf einen Zug raufgeklettert. Und musste dann nur feststellen, dass der Zug mehr oder weniger bloß in einen großen Kreis fährt und ist dann am Dach eingeschlafen und halt dann wieder gefunden worden. Sehr krass. Jede einzelne seiner Fluchtversuche könnte ein eigener Actionfilm sein. Aber nach Ewigkeiten hat er gesagt, okay, fliehen hilft nichts. Er fängt an zu spielen, dass er umgedreht worden wäre. Er ist Vertrauen aufbauen. Er hat Briefe geschrieben an den großen Führer und an Kim Jong-il. Denn er wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht, dass Choi auch hier ist. Choi wusste auch nicht, dass Shin im Land ist. Und er wusste auch nicht, warum er überhaupt gefangen genommen wurde. Also das ist den allen unbekannt gewesen. 5 Jahre lang ging das. Boah. 5 volle Jahre. Shin und Choi das erste Mal wiedergesehen. Shin wurde so aus dem Gefängnis herausgezogen, ein bisschen aufpoliert. Und da gab es dann einen großen Ball, eine große Veranstaltung. Und da haben sich dann beide das erste Mal wiedergesehen. Und irgendwann hat da der Kim so das Wort ergriffen und gesagt, also Leute, hergehört. Also das hier ist der Regisseur Shin Sang-ok. Und das ist seine Ehefrau Choi. Und die führen jetzt bei uns die neue Filmdivision an. Und werden jetzt in Zukunft für uns Filme produzieren. Ja, oh, es ist mal ein Brett, ne? Und Filme haben die beiden produziert. Also mehrere Streifen in ein Jahr. Darunter unter anderem ein Remake von einem Film, den beide bereits in Südkorea gemacht haben, aber mit dem sie halt nie wirklich zufrieden waren. Sie konnten extrem viele kreative Freiheiten hier ausleben. Etwas, was halt vorherige Filmschaffende im Lande nicht mal ansatzweise hatten. Sie sollten auch noch die nordkoreanischen Crews anlernen und denen zeigen, wie man gute Filme macht. Außerdem ist ja zuvor alles vom Filmfan Kim dominiert worden. Der hat auch so eine Bibel geschrieben, so ein Motto, wie man Filme dreht. Und Kim hat halt geschrieben und hat gesagt, okay, so werden Filme gedreht. Passt, also Filme sind da auch so gedreht worden, in der Reihenfolge, wie es halt im Skript steht. Also wenn es heißt, Szene 1, wir sind im Dorf, Szene 2, wir sind oben an der Bergspitze und Szene 3 ist wieder unten im Dorf, dann komplett alles aufgebaut unten, dann aufgefahren zum Berg, dann da alles aufgebaut und wieder unten und dann wieder da alles aufgebaut. Also extrem umständlich und immer wenn dann der Kim vor Ort war, war dann das nächste Problem natürlich, erst einmal hat er dann gesagt, oh ja, mach das lieber so und so und hat alles um den Haufen geschmissen und zweitens war natürlich das Problem, alles was der angefasst hat, ist dann sofort in die Glasvitrine gepackt worden und ins große Führermuseum gestellt worden. Also da ist teilweise ist da lauter Equipment und halt Sets und Requisiten sind halt dann sofort weggepackt worden, weil das hat ja da eine aus der Führerfamilie berührt. So, Choi und Shin haben von derartigen Problemen deutlich weniger, also waren von den derartigen Problemen deutlich weniger betroffen. Kim war Fan von ihnen und ließ ihnen freie Hand. Unterdessen spielten quasi beide ganz brav die regimetreuen Untergebenen. Sie gaben auch einmal eine Pressekonferenz, also nicht an Nordkorea, sondern eine weltweite Pressekonferenz, in der sie öffentlich sagten, dass sie aus freien Stücken nach Nordkorea gekommen sind und dass hier alles cool ist und weil sie das gemacht haben, weil es halt in Nordkorea alles viel besser ist. Und ich habe ja schon gesagt, dass es eigentlich geschiedene Paar, so auf Anweisung von Kim, auch wieder dann als verheiratet galt. Und die beiden sind sich dann natürlich aufgrund dieser Situation, in der sie sich wiederfanden, wieder näher gekommen und sind dann auch wieder zusammengekommen. Als sie dann mit Pulgasari anfing, waren sie bereits 8 Jahre in Gefangenschaft. Und sie waren sich einig, dass Pulgasari der letzte Film sein wird, den sie in Nordkorea für Kim drehen sollten. Sie hatten einen Plan und der Plan hing damit zusammen, dass sie Kim davon überzeugen mussten, dass Pulgasari ein internationaler Erfolg werden sollte. Und das ist auch das, was Kim wollte. Also Kim ist nicht bloß darum gegangen, dass gute Filme, in Anführungszeichen gute Filme fürs nordkoreanische Volk dreht, sondern es hat auch mit Ressourcen zu tun. Weißt du, vielleicht kann man ja in Nordkorea, die wenig eigene Ressourcen haben, Filme produzieren, die man dann exportiert und dadurch eben selbst einen Gewinn wieder erzeugen. Und natürlich auch das Ansehen, dass man zeigen kann, oh, seht hier in Nordkorea, dort werden sprudelt die Kunst, da ist alles super. Wir haben Kultur. Ja, genau. Das zur Vorgeschichte. Die beiden haben angefangen, Pulgasari zu drehen und ich glaube, Philipp, würdest du dann die Handlung von Pulgasari mal zusammenfassen? Ach Gott, jetzt will ich wissen, wie es ausgeht. Ja, das kommt dann später. Cliffhanger. Furchtbar. Jetzt zwingst du die Hörer auch noch weiter zuzuhören, das ist ja gemein. So. Im feudalen Korea herrscht der König mit eiserner Hand. so eisern, dass er durch einen Gouverneur seiner Bevölkerung sämtliches Eisen rauben lässt, um Waffen damit herzustellen. Dass die Bauern und die restliche Bevölkerung dieses für ihre Werkzeuge benötigen, interessiert wenig. Soll das Volk doch verhungern. Der alte Schmied Taxel wird angeheuert, um die Waffen herzustellen. Allerdings ist er davon nicht begeistert und gibt das Metall heimlich an das Volk zurück. Für diesen Verrat landet er im Knast und man lässt ihn dort jämmerlich verhungern. Als seine letzte Tat formt er eine kleine Statue, das letzte Erbe an seine Kinder Ami und Anna. Durch einen Bluttropfen Amis wird der Statue Leben eingehaucht und schon schnell stellt sich heraus, der Kleine findet Eisen richtig lecker. Nachdem er auf eine kleine Fresstour gegangen ist, wächst der Pulgasari getaufte gehörnte Zweibeiner auf Menschensgröße. Ganz zufällig rettet Pulgasari dabei noch Inde vor der Exekution. Er ist der Verlobte von Ami und Anführer einer Rebellengruppe gegen das Regime. Damit beginnt auch der Krieg des Bürgeraufstandes gegen den König. Mit Pulgasaris Hilfe, der inzwischen vom ganzen Eisen der Waffen haushoch gewachsen ist, eine recht einseitige Angelegenheit. Keine Falle, Finte oder Fiesigkeit des Generals Fuan kann Pulgasari stoppen. Erst eine gigantische Fallgrube verschafft den königstreuen Truppen kurzzeitig die Oberhand. Als dann Inde gefangen genommen und exekutiert wird, ist es Ami zu handeln. Sie kann Pulgasari animieren, aus seinem Steingrab zu steigen und weiterzukämpfen. Schnell haben die Rebellen wieder die Oberhand und der General und König fallen Pulgasari zum Opfer. Doch nun haben die Bürger Pulgasari am Hals und Pulgasari ist hungrig. Erst durch das Opfer von Ami kann Pulgasari aufgehalten werden und er zerbröselt zu Staub. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr euch wundert, dass wir unüblich wie sonst keine Synonyme für Pulgasari gefunden haben, dann liegt das vielleicht, es ist tatsächlich Absicht. Also das muss ich gleich mal hier am Anfang rausstellen. Ich habe mir mal Mühe gemacht. Mit Intention. Das war mit Intention. Das muss ich kurz ansprechen, bevor wir zu den Charakteren kommen. Der Name Pulgasari ist in dem Untertitel, der da mitläuft, als Übersetzung, 39 Mal, glaube ich, drin. Jetzt ist da aber das Witzige. Eine Szene alleine, relativ zum Ende, als Pulgasari dann zu Staub... vorher noch, als Ami und Anna zu Pulgasari hinlaufen. Ist einmal im Untertitel Pulgasari. Im Film selber wird der Name aber 6-mal erwähnt. In dieser Szene. In dieser Szene alleine. Die rennen den ganzen Film rum. Pulgasari, ja! Pulgasari, ja! Pulgasari, ja! Ungelogen. Also ich glaube, man kann von den 39 locker verdoppeln oder verdreifachen. Da in dem Film, es wird pro Schnitt in der Minute mindestens einmal Pulgasari gesagt. Und das ist echt viel. Die PPM, die Pulgasari pro Minute. Ja. Wie lange hat der Film dauert? 92 Minuten oder irgendwie so in den Dreh? Ja, selbst wenn du das verdoppelst, wie gesagt, und bei der einen Szene haben wir allein 6-mal. Und es ist öfter, dass dann der Name wiederholt wird und es steht nur einmal im Untertitel. Musste ich, also mir ging es nach einer Zeit ehrlich gesagt auf den Sack. Es ist nicht unüblich, wir haben das oft genug, dass dann Gojira, das ist Gamera, Gamera, Gamera, wenn die dann am Ende hinterher rennen und ihm zuwinken oder sonstiges. Winken und schreien, ja. Wir sind es gewohnt, aber das war selbst für sowas extrem. Okay, zurück zum Film. Zurück zu den Charakteren. Fangen wir doch mit unserer Hauptfigur an. Das wäre, glaube ich, Ami, gespielt von Zhang Sanhui, die Tochter des Schmieds, die so diese... Fromme Maid. Das trifft es sehr gut. Die fromme Maid ist, die betet und näht und... bringt den Männern das Wasser. Ja, genau. Also die Verkörperung des Feminismus. Eine zünftige Frau, so wie es sich der liebe Kim wahrscheinlich gewünscht hat. So wie er sich das vorstellt. Genau. Aber man muss den Film zugute halten. Wie schon gesagt, sie ist Dreh- und Angelpunkt des Films. Mhm. Sie hat zwar wenig, also sie ist jetzt nicht so die Figur, die zur Tat schreitet. Ja, also da finde ich, tust du jetzt fast ein bisschen Unrecht. Am Anfang will sie dann auch ihrem Vater Essen bringen, schmeißt ihm dann das Essen hin. Sie versucht es schon, aber sie ist trotzdem, sie ist jetzt keine Rolle, die irgendwo drüben, wie sage ich das jetzt? Sie ist trotzdem eine sehr feminine Rolle im Sinne des Führers, sage ich jetzt mal in dem Fall. Also sie bleibt wirklich in dieser weiblichen Rolle drin. Es ist jetzt nicht so, dass sie dann selber ein Schwert in die Hand nimmt oder sowas. Sie ist wirklich in dieser Rolle, im wahrsten Sinne des Wortes, drin und füllt diese nach ihrem besten Wissen und Gewissen aus, unterstützt ihren Verlobten oder Angebeteten mit Indy, unterstützt ihn sehr, ist sehr aktiv im Sinne des Kampfes, sie holt Holz, sie kocht für die Leute, blablabla. Ich glaube, das, was ich gemeint habe, das ist mir so sie ist mir so Supporter. Weißt du, wenn du die typische JRPG oder irgendwie anderen Videospiel, sie ist nicht irgendwie so eine Anführerfigur oder jemand, der kurz zur Tat schreitet, sondern andere Figuren schreiten zur Tat und sie steht dahinter und supportet alle. Mit den Pompoms und so. Ja, go. Sie go. Heiler und Koch und so das. So in der Richtung. Wenn nicht ihr Großpapa, der im Gefängnis gewesen wäre, und ihr Gspusi, der Rebellenanführer, dann wäre sie da in diese Rebellion gar nicht reingekommen. Also sie wäre jetzt, hat jetzt für mich nicht den Eindruck gemacht, als wäre sie die Person gewesen, die gesagt hat, okay, wir müssen jetzt was tun, los Leute, schreitet zur Tat, sondern sie schreitet halt mit zur Tat, weil ihre Familie und sie, weißt du, hinter jedem guten Rebellenanführer steht eine starke Frau, die ihn unterstützt. Allerdings muss man sagen, wenn ihr Kills von ihrem Summon für sie gelten, dann hat sie trotzdem die den höchsten Killcount. Ja, genau, weil das ist dann nämlich der Punkt, wo sie dann zum Schluss ergreift dann sie die Initiative und bringt das Opfer dar, um den gerufenen bösen Geist wieder zu bannen. Etwas, was ähnlich ist zu den anderen Filmen, den wir schon mal besprochen haben. Oder reden wir dann, wenn wir über das Monster reden, drüber. Mhm. Reden wir über Inde. Hangi Sob spielt den. Und der ist der Freund, der Gspusi von Ami. Anführer der Rebellen. Und ich weiß nicht, der sagt immer zu dem Taxe, zu dem Vater von Ami, immer Onkel. Was war die koreanische Bezeichnung nochmal? Das ist nämlich das, was ich mir dachte. Ich glaube jetzt nicht, dass sie Cousins sind, sondern dass es mehr so ein Onkel im Sinne von so eine Ansprache ist. Nee, ich kann mich leider nicht mehr, es war nicht der Juicy. Egal. Es ist eine koreanische Ansprache für jemanden, den man respektiert. Also die anderen haben eigentlich einen ähnlichen Namen benutzt. Das war dann eigentlich im Prinzip mehr oder weniger, die hätten auch Chef sagen können oder Meister Schmied oder keine Ahnung, sowas in die Richtung. Also das kennt man auch aus den Kung-Fu-Filmen oder sonstiges, da sagt jeder zueinander Bruder. Also sind alle Brothers in the Sword. So in die Richtung von der Mannschaft. Also das ist. Oder eben wie das letzte Mal bei Monstrum, da waren ja die beiden auch Brüder. Oh ja. Wobei die wahrscheinlich auch nicht wirklich Brüder waren, sondern halt, dass sie... We are Sword Brothers. Ja, Bros eben waren. Oh ja. Mich hat ja der Indie ein bisschen so an Yamcha erinnert. Ja, mit der Perücke und so ist ganz nett gewesen. Ja, also das muss man sagen, die Perücken sehr steil. Ja. Also die alle mit schwarzen, langem Haar und color-codeten, bunten Stirnbändern. Damit man sie auseinanderhalten kann wie die Ninja Turtles. Und man muss sagen, Inde, dafür, dass der in einer Welt ist, in der der König ein hartes Regime hat und die Leute nicht genug zu essen kriegen, wohlgenährt. Jetzt nicht dick oder so, aber... Ja, nein. Also, was so? Backen waren da. Ist doch gut. Der nächste Punkt, wo es wahrscheinlich bei der Übersetzung ein bisschen komisch ist, ist halt immer vom Banditen ist die Rede gewesen. Von Anfang an, dass Indy der Anführer der Banditen ist. Aber ich glaube ich auch, dass Banditen hier falsch übersetzt wurden, dass es die ganze Zeit eine Rebellengruppe war. Ja, also später waren es auf jeden Fall. Ich glaube jetzt nicht, dass es Banditen waren, die dann Rebellen wurden, sondern ich glaube, dass das von vornherein eine Rebellengruppe sein sollte. Lege ich jetzt nicht die Hand dafür ins Feuer, aber so meine Interpretation. Also die Übersetzung war an mehreren Stellen dann ein bisschen holprig, wo man sich gedacht hat, naja, also das, also man versteht dann schon, was der Film wollte, aber der Untertitel war jetzt nicht bombastisch, aber hat jetzt dem Filmgenuss nicht allzu viel abgetan. Also ist, bloß als Vorwarnung, ist manchmal ein bisschen ja, schwierig. Okay, wir haben Amis Bruder, der Ana, gespielt von Ri Yong-uk. Übrigens, ich werde bei keinem der Schauspieler, also zumindest der menschlichen Schauspieler, sagen können, was in welchen Filmen die noch mitgespielt haben. Es sind ein paar nordkoreanische Filme, aber ich habe keinen einzigen davon gesehen. Ich wage zu behaupten, dass Bulgasari der einzige nordkoreanische Film ist, den ich bisher gesehen habe. Wobei Shin und Joy haben auch den Film Salt produziert in Nordkorea und der hat sogar in Russland einen Filmpreis bekommen. Und da war Joy das erste Mal so wieder im Ausland und war in Russland und hat dort quasi den Preis in Empfang nehmen dürfen. Und da ist ihm dann so die Idee gekommen, hey, das wäre eigentlich die beste Gelegenheit, mal abzuhauen. Oh, Filmpreise. Ah. Was in Europa? Komm später dazu. Okay, Ri Gwon als Taxe, der Schmied. Und bei Taxe habe ich die ganze Zeit gedacht, der hört sich an, als wäre er aus dem Dorf der Gallier. Ja. Taxe. oder bei Vicky wollte ich gerade sagen, da hieß doch Vicky, sogar einer. Ja, ja. War das nicht der Kleine, wo man Faxe die Augen nicht gesehen hat, der immer so wütend war? War das nicht Faxe? War das Faxe, Taxe? Ich weiß es nicht mehr. Also Faxe gibt es auf jeden Fall dieses nicht allzu gute Bier in den hey, aber wenn du dir das Litterding mit 10% holst, dann knallt es zumindest gut. Also wenn du aufs Festival gehst, zwei von denen und der Tag gehört dir. Für Festivals ideal, aber nichts, was ich mir jetzt an den gemütlichen Sonntagabend auf der Terrasse einschenke. Nee, da gibt es gerade bei mir ein herrliches Scherl Hell. Oh, bei mir ein Friedenfelser Urtyp Hell. Mhm. Das habe ich mir verdient, nachdem ich heute den ganzen Tag draußen gearbeitet habe. Also erstmal Prost. Prost. In diesem Sinne, Taxi, ja, hat einen guten Job gemacht zu sterben, war ein bisschen dramatisch, aber man kennt es ja von koreanischen Fernsehen und so weiter. Oh, ja. Also das geht auch schon Südkorea und Nordkorea, beides bis in den 50ern. Also Joy und Shin haben hauptsächlich in Südkorea so richtige Melodramen produziert. Und Joy ist immer weinend am Boden zusammengebrochen unter der Gewicht des Dramas, der Traurigkeit. Oh nein! Und in Nordkorea haben sie dann auf einmal unterschiedlichste Filme produziert, also in unterschiedlichen Genren. Unter anderem auch so eine Ninja-Vergoltungsgeschichte, das irgendwie Kildong oder irgendwie so heißt. Kildong? Nee, das ist falsch. Ich guck noch. Kim Wick? Noch. Nee, ja, Kim Wick. Ah, hier. Hong Kildong. Hong Kildong. Weiß nicht, war so eine typische Ninja-Sache. Ich habe nicht gesehen, also das ist das Poster dazu. Geil. Ja. Okay. Taxe stirbt. Taxe stirbt, ja. Und in seiner Gefängniszelle bastelt er noch so aus Reis sein Pulgasari-Männchen zusammen. Und das ist das Letzte und das Einzige, was er so seiner Familie hinterlässt. Mhm. Tolles Erbe. Ja, wobei das dann auch richtig witzig ist, weil da können wir dann gleich übergehen zum Monster, zu Pulgasari, was er eben erschaffen hat. Gerne. Also ich meine, die Bösewichte kann man dann vielleicht, wenn der Fuan ist halt so ein typischer, stereotypischer General, der irgendwie versucht, die Rebellion niederzuschlagen und der König ist halt irgendwie ein Arschloch von einem König, der mehr Comic Relief als alles andere ist. Welcher war denn das? Ich glaube, der Berater vom König, der hat so einen riesigen Fake-Schnurrbart gehabt. Ja, aber die waren irgendwie auch, also ich würde ja gar nicht mal groß die Schauspieler erwähnen, weil das waren halt einfach, kannst du genauso gut Bösewicht A und Bösewicht B sagen. Ja. Pulgasari, weil fand ich toll, Vater stirbt, großes Drama, alle heulen. Oh, guck mal, ich hab mir in meinen Finger gepiekst, da ist jetzt Pulgasadi, der springt rum und die lachen sich einen Ast ab. Erstmal wäre ich komplett entsetzt und außerdem schockiert und würde ich wahrscheinlich sofort vor Furcht zertreten oder so. Ey, guck mal, da ist ein Käfer. Puff. Oh mein Gott, das Ding fängt an, sich zu bewegen. Töte es. Aber die lachen sich da wirklich komplett einen Ast ab. 5 Sekunden vorher noch, wie du schon sagst, also auf die in die Knie gesunken. Oh nein. Genau, die Hand so von der Stirn. Das ist sowieso 80% von dem Streifen. Irgendwer bringt schlechte Nachrichten, bricht an den Beinen von irgendjemandem zusammen, flutscht erstmal 5 Minuten bis 6 Mal gesagt wird, was ist denn los? Und die das dann endlich mal rauskriegen. Ich glaube, das passiert ungelogen in dem Film, glaube ich, 6 oder 7 Mal. Ich meine, was sich dann auch noch ansammelt, sind die Rebellen marschieren irgendwo hin und der General hat einen neuen Plan, um Pulgasari auszumerzen. Das fühlt sich dann irgendwie so im Mittelteil ein bisschen an wie zu eine zusammengeschnittene Serie. So, weißt du, er hat mir ein bisschen an Iggy aus der Gummibärenbande erinnert. Ich habe irgendwie also von der Struktur auch fast so ein bisschen wie A-Team oder so. Wenn du mal so einen längeren Arc hast, wenn du so den gleichen Bösen hast und der hat dann halt 3-mal einen bösen Plan geschmiedet und dann haben sie halt einfach da einmal die Sachen rausgenommen. Ja. Also das war dann immer so, ich habe da eine Idee. Und dann die Guten so, Hannibal, was können wir machen? Und Pulgasari so, Okay, aber Pulgasari. Pulgasari. Pulgasari basiert tatsächlich auf einer mythologischen Figur, die es gibt. Nein, hör auf. Doch. Und so der Background ist da sogar ziemlich ähnlich. Also entspringt der koreanischen Folklore. Mhm. Das ist eine aus Reis gebastelte Figur, die ein buddhistischer Mönch geformt hat, der von der Regierung verfolgt wurde, weil es hat im Laufe der koreanischen Geschichte unterschiedliche Religionen gegeben, die hat sich halt verbreitet haben. Und dann ist quasi der eine buddhistische Glaubensrichtung ist dann irgendwann einmal verboten worden und da ging es eben darum, dass ein Mönch, der verfolgt wurde, der hat dieses Männchen gebastelt und das ist dann eben zum Leben erwacht, hat wie auch hier im Film Metall gefressen und von der Geschichte gibt es auch unterschiedliche Fassungen, so manchmal so ein bisschen aus der einen religiösen Richtung, dass der Pulgasari mehr so ein Held ist, mal so ein bisschen aus der anderen Richtung, dass der Pulgasari mehr so ein Monster ist. Es gibt auch die Variante, dass versucht wurde, ihn mit Feuer zu töten, aber er dann glühend das ganze Dorf angesteckt hat und halt niedergebrannt hat, was auch ja im Film wiederkommt. Das, was dann schlecht adaptiert wurde für den Film, ist das Aussehen von Pulgasari. Okay. Wie sieht der eigentlich aus? Das musst du mir vorstellen. Also auf Wikipedia heißt es eine Kombination aus Bär, Elefant und Nashorn und Raubkatze und bla bla bla. Ach so, ein Wolperding aber auf Fels. Darstellungen, die man sieht, ist wirklich mehr so eine große, bullige Raubkatze mit blauen Schuppen, einen Rüssel und so großen Hauern. Und der wurde anscheinend auch Bilder davon, so am Schornstein oben dran gemacht an Häusern, um irgendwie das Haus vor Feuer oder so zu schützen. Also eine tatsächliche Figur aus der Folklore und bereits 1962 hat es anscheinend schon mal eine Verfilmung des Pulgasari-Mythos gegeben gehabt. Ist ein Pulgasari mit B geschrieben gewesen, aber das ist einer der verlorenen Filme Koreas. Okay. Da gibt es ja mehrere davon. War ja bei Yongari auch schon der Fall, dass der nur knapp der Versenkung entglitten ist. Also wir wissen jetzt, wie Pulgasari im Mythos aussieht. Wie sieht er jetzt im Film aus? Philipp, wirst du den beschreiben? Blöd gesagt, ein bisschen, hat mich erinnert an, ach scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein. War in einem Godzilla-Film, King Shisa. Gemischt mit Godzilla. Setz noch Bullenhörner drauf und dann hast den. Also von der Fratze her geht es so ein bisschen wieder in so diese Statuen von den Löwen und so weiter im asiatischen Stil. Ja, so ein bisschen, ja. Mit wunderschönen Bullenhörnern. Also richtig dicke. Bullenhörner reicht fast gar nicht. Also so überdimensionierte, teufelsmäßige Hörner an der Seite, die ich richtig geil finde. Also der sieht richtig schön bullig von der Fratze aus. Und der Körperbau ist halt dann eher, naja, so Godzilla-mäßig mit halt helleren Brustpanzerschuppen. Ist sehr, ja, wie gesagt, schaut, schaut schon fast so ein bisschen wie eine Rüstung aus. Genau. Also so hast du diese Eisenelemente, so ein bisschen wie, also ich habe mir aufgeschrieben, wie ein reptiloider, fleischfressender Minotaurus mit Rüstung. Das ist eine geile Beschreibung. Das ist eine geile Beschreibung. Ja, gefällt mir. halt auch noch den viel zu dicken Schwanz hinten dran. Also zum restlichen, also in ein, zwei Szenen hat man es vor allem gesehen, passt einfach überhaupt nicht dazu. Der hätte ein bisschen schlanker oder so, der hätte einfach besser gepasst. Sieht einfach irgendwie ein bisschen falsch aus in ein paar Szenen. Aber eben hinten dann noch einen richtig schönen Schlong? Nein, Schweif. Schweif. Also dann auch wieder so einen reptilmäßigen Schweif hinten dran. Das Design insgesamt ist jetzt nichts Revolutionäres. Die nimmt jetzt einfach bloß eigentlich damals schon bekannte Elemente, spackst die zusammen. Aber ich finde, es ist cool. Ich finde das Pulgasauri-Design auch ziemlich cool. Der kleine Pulgasauri, als er noch Baby war. Sehr knuffig. Das ist ein bisschen halt so die Manila-Variante vom erwachsenen Pulgasauri. Fangen wir doch mit dem dann noch ein bisschen an. Rate mal, wer in den Kostüm gesteckt hat. Nein! Im kleinen Pulgasauri steckte Masao Fukuzawa, a.k.a. Little Man Manchan, der wo auch Manila gespielt hat in den Godzilla-Filmen. Haben sie den auch entführt? Und im großen Pulgasauri-Kostüm steckte Kenpachiro Satsuma, der zu der Zeit Godzilla gespielt hat in den japanischen Godzilla-Filmen. Wie haben sie das hingekriegt? Und zuvor eben auch Monster wie Hedorah und Gigan. Die Toho Special Effects Crew, unter anderem auch mit Nakano, der zu dem Zeitpunkt der Effekt-Supervisor oder der Special-Effect-Director war bei den Toho-produzierten Filmen, die hatten einen Deal abgeschlossen, dass sie einen Film drehen in Hongkong. Und da sind sie in ein Flugzeug eingestiegen. Aber das Flugzeug ist nicht in Hongkong gelandet. Das Flugzeug ist in Nordkorea gelandet. Ja, auf. Das haben sie dann erstört, bemerkt. Sind die wieder rausgekommen? Ja. Die waren tatsächlich einfach nur dort, um zu arbeiten. Fuck. Aber vor allem, die sehen ja dann praktisch den Regisseur und die Schauspielerin und die denken sich wahrscheinlich schon, fuck. Also, die Toho Special Effect Crew hat eben in Japan die Godzilla-Filme zu der Zeit gemacht hat. Haben auch die Effekte für Pulgasauri gemacht. Das Problem dabei, ihre nordkoreanischen Kollegen haben A, sie so gut wie nicht verstanden, weil die eben kein Japanisch gesprochen haben, und B, die hatten keine Ahnung von Special Effects. Also die mussten mehr oder weniger, ja, können wir das und das machen? Haben wir nicht, können wir nicht. Dann probieren wir es halt irgendwie so zu machen. Aus dem Grund sehen die Effekte in mancherlei Hinsicht irgendwie nicht ganz überzeugend aus, wie zu den Toho-Filmen, die zu der Zeit produziert wurden, obwohl es die gleichen Special Effect-Leute waren. Aber an anderen Stellen überraschend gut. Ja, weil da ein paar Jungs waren, die wissen, was sie machen. Ja, und in mancherlei Hinsicht eben Geld oder so keine Rolle gespielt hat. Denn Kim hat gesagt, das wird gemacht und dann wird das gemacht. Welch? Und dann hast du da ein paar hundert Statisten. Und 100? Dann reicht das? Ein paar tausend Statisten. Also genügend Statisten, um sämtliche Massenszenen zu drehen. Was man an der Stelle jetzt schon mal sagen kann, was beeindruckend war. Allerdings, ja. Also in vielerlei Hinsicht sehr kompetent gemacht. Also wenn wir jetzt über die Massenszenen sprechen, ich weiß nicht, wenn es dann darum gegangen ist, dass hier dann Baumstämme, also in den Schlachten dann Baumstämme den Hang runtergerollt wurden und das dann Leute erwischt hat oder brennende Sachen in Menschenmassen reingeworfen wurden. Ich weiß nicht, wie da auf die Sicherheit der Leute geachtet wurde. Ich kann mir vorstellen, dass da die menschliche Ressource ist. Dass ein paar Eltern einen Sack Reis nach Hause geschickt bekommen haben mit der Aufschrift. Entschuldigung. Nein, es ist eigentlich nur lustig. Aber was sollst du anders machen als die Sache mit Humor nehmen? Da würden mich aber ehrlich gesagt echt dann noch ein paar Geschichten von den japanischen Effektmachern interessieren, was die da so zu erzählen hatten, was da abging. Oh. Also da gibt es ein paar Anekdoten. Ja. Unter anderem eben, ich glaube, das war der Special Effect Director Nakano, der gesagt hat, dass sie eben auch anscheinend überwacht wurden. Mhm. Er muss einmal am Telefon erwähnt haben, so nach dem Motto, dass sie das und das Bier, dass er das gerne trinkt, und am nächsten Tag war der komplette Kühlschrank voll mit dem Bier. Mit irgendeiner japanischen Biersorte. Oh Gott. Was auch der Fall war, ist, dass, also dass sie haben gemeint, dass das Drehen für sie persönlich jetzt halt nicht so großartig anders war. Was sie eben auch aber erwähnt haben, ist, dass der Strom öfters ausgefallen ist, weil das Stromnetz nicht wirklich stabil war. Genau. Und also der Kenpachiro Satsuma, der muss sich da ein bisschen weiter über sein Abenteuer in Nordkorea ausgelassen haben. Der hat anscheinend ein Buch geschrieben, ist aber leider nie aus dem Japanischen raus übersetzt worden. Aus dem Grund leider schwer für uns ranzukommen. Ich hoffe, dass das gemacht wird. Das würde ich mir auch sehr gerne durchlesen. Ja, das hört sich, sagen wir, interessant an. Sagen wir interessant. Auf jeden Fall die Aussage, die Kenpachiro Satsuma getroffen hat, war, dass ihm Pulgasari besser gefallen hat als der in den 90ern in Amerika produzierte Godzilla-Film von TriStar. Gut, bei einem hat er ja auch selber mitgewirkt, also vielleicht ist da ein gewisser Bias. Ja, ja, ja. Ja, bestimmt. Er ist befangen. aber jetzt mal, also Effekte und so weiter. Wie gesagt, da waren ein paar dabei, die sahen richtig geil aus. Manche Netze, also du hast zum Beispiel auch gesehen, als da Steine runtergerollt sind, irgendwo so, das waren halt irgendwelche Pappkartons, die sie weiß angemalt haben, ja, oder so. Aber ja, also, wenn Pulgasari so im Hintergrund marschiert ist und die Truppen im Vordergrund, das hat nicht wirklich gut ausgeschaut. Aber eine Szene, ich in der Hoffnung, dir jetzt keinen Top-Moment hier zu klauen, eine Szene, die da rausgestochen ist für mich, als Pulgasari den Baum abgeholzt hat. Habe ich mir da nicht als Top-Moment aufgeschrieben, aber ich habe es mir so notiert, bei mir steht in den Notizen, Pulgasari macht Holz. Ich dachte mir erst, was ist denn das jetzt für eine lächerliche Szene? Und dann habe ich mir gedacht, Gottverdomme, die haben den Effekt einfach nur affengeil hinbekommen und haben sich gedacht, das muss in den Film. Das sieht verdammt gut aus. Ja, also die Aufnahmen, wie er dann mit dem Baumsturm rumläuft und so die Miniaturbäume und das Zeug rausreißt und so. Ja, das sind teilweise verdammt kompetente Effekte. Naja, also die Miniaturaufnahmen. Das sah verdammt gut aus. Weil ich mir am Anfang nicht sicher war, haben die da jetzt den Baum hinskaliert? Ist das ein echter Baum? Ist das ein Miniatur? Also auf den ersten Blick so, also da tut es ihm jetzt auch ganz gut, dass die Qualität halt jetzt nicht unbedingt auf 1080 oben war. aber sah wirklich sehr, sehr gut aus. Der Film ist in Japan mal, ich glaube Ende der 90er ist der das erste Mal dort aufgeführt worden, anscheinend durch irgendeinen Bootleg oder sowas, hat er Nordkorea verlassen. Wie schon gesagt, ist davor auch mal auf ein oder anderen Filmfestival gelaufen, aber er hat ja ansonsten eben nur, ist nur in Nordkorea gelaufen und dann eben mal in Japan, und das hat dann so einen gewissen so Kultfaktor gehabt, oder so ja, Midnight-Movie, würde ich jetzt mal sagen, und lief da überraschend gut. Dann hat man es auch probiert, in Südkorea zu zeigen, komplett gefloppt. Kein Arsch wollte es auch schon. Naja. Aber wenn wir jetzt schon mal von den Special Effects mal zu den Sound Effects. Wie fandst du denn so den typischen Brüller von Pulgasari? Ja. Das ist die perfekte Reaktion, weil er ist halt irgendwie ein bisschen Monster-Schreibi. Ist irgendwie ein bisschen uninspiriert. Also ist jetzt nicht furchtbar. Aber ja, also der ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Von den Soundeffekten habe ich dann was so in den Kämpfen auftritt. Ich lieb's. Das ist dann, das kommt dann bei mir später noch unter den Talking Point. Oh boy. Die richtig schönen Hongkong Kung-Fu-Szenen. Kuching, kuching, kuching, kuching. Die Musik auch, schreckliches Synthesizer-Gedudel. Und immer wiederholend. Es geht, also, die habe ich mir auch aufgeschrieben, das ist mir mittendrin dann auch noch tierisch auf den Sack gegangen, weil wie es zum 15. Mal lief, naja. Was ganz süß war, war das Gedudel, als Baby Pulgasarit umgelaufen ist. Das war so ein richtiges, da habe ich mir gedacht, okay, da haben sie wirklich von Godzilla und so weiter gelernt, das war eine ähnliche Musik wie Manila, wenn er dann mal wieder auf die Fresse fliegt oder so. Ahaha, ist das putzig. ja, aber die sonstige Musik, anstrengend. Wir könnten nur ein bisschen drüber reden, wie gegen Pulgasauri gekämpft wird. Da werden mehrere Fallen errichtet und mehrere technische Fallen finden und Fiesigkeiten. Genau. Ich habe es sehr cool gefunden, als sie eben probiert haben, Pulgasauri durch Feuer zu töten. So zuerst, ja, oh, sie haben Army gefangen genommen. Mal so schnell, der wird ja auch ein paar Mal so, da werden wir öfters mal einfach so mal schnell Leute gefangen genommen. Das wird nicht weiter beleuchtet, wahrscheinlich, weil das einfach in Nordkorea oder da gesagt steht, dass Leute gefangen genommen und entführt werden. Das wird uns in der Schule schon beigebracht. Da brauchst du nicht fragen, wie wurde die gefangen genommen? Das ist doch logisch, ich hab die mitgenommen, was meinst denn du? Ja, also aus der Hinsicht, oh, wir können Pulgasauri nicht wirklich was anhaben, also nehmen wir die Army gefangen, weil anscheinend hört Pulgasauri auf sie und dann Pulgasauri geht in den Käfig rein und dann wird Pulgasauri verbrannt. Und dann kommt er raus, so Burning Pulgasauri und ist dann herrlich, als dann die Soldaten versuchen, über den Fluss zu fliehen und Pulgasauri schreitet einfach ins Wasser und kocht die beiden lebendigen Leibe. Ziemlich hardcore. Ja, ist schon böse. Aber auch badass. Ja, ja. Pulgasauri ist ein Monster, das kannst du nicht aufhalten. Nur durch das Opfer der Jungfrau, die es beschworen hat. Und in der Hinsicht, Pulgasauri wird oft als nordkoreanisches Godzilla-Knockoff bezeichnet. Aber ich würde sagen, Pulgasauri ist ein Daimonchen-Knockoff. Ja. Witzigerweise auch vielleicht so vom Design und so weiter, der ist ja dann auch soldatenmäßig, also er ist in der Armee mit dabei und alles, also passt da schon auch ganz gut rein. Und auch wie er die Zerstörung am Ende dann den Königspalast vernichtet und so, das hat dann auch schon wieder so ein bisschen Daimajin-Vibes. Er wird unterjochtes Volk beschwört, also die Jungfrau beschwört dann den Dämon in Anführungszeichen, der kämpft an ihrer Seite, aber erst durch ihr Opfer hört er dann auch auf, weil ansonsten hätte er einfach weitergemacht. Mhm. Also, ich finde, die Parallelen zu Daimajin sind bezeichnend. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich habe da auch beim Anschauen auch schon zum Ende hin gedacht, so, das kenne ich irgendwo, ja. auf jeden Fall. Also, eine Sache von den Untertiteln, das fällt mir gerade mal wieder so ein, hätte schlecht früher werden sollen. Es sind so ein, zwei Geschichten dabei gewesen, wo ich mir echt gedacht habe, also das ist dann schon irgendwie ganz witzig, wenn du so andere Kulturen hast oder so, oder ich weiß nicht, ob das in der Übersetzung einfach komisch rüberkommt, oddly specific teilweise. Als sie ihre Kanonen gebaut haben, die übrigens ein richtig geiles Design haben. Oh, die Raketenballisten? Nein, du meinst die Kanonen, die Kanonen. Genau. Nicht die Raketen, die sie dann bauen. Nee, die Kanonen. Die ein richtig cooles Design haben, die dann natürlich auch noch in den Projektilen Sprengstoff haben, weil einfach mal schnell die Kanone erfinden, das ist ja da zu wenig verlangt, wenn, dann müssen die Dinger gleich in die Luft jagen. und der König sagt dann, oder was der General, ich weiß gar nicht mehr, der da fuhr an. Selbst mit 104 Pulgasalis könnten sie dann anrücken und das würde keinen Unterschied machen. Warum 104? Warum denn einfach 100? Ja, wenn es 105 wären gegen die, würden sie nicht ankommen. Aber 104? Ich habe da wirklich kurz Pause gedrückt und habe irgendwann mal gegoogelt, hat 104, die Zahl 104 in Korea irgendwie eine besondere Bedeutung oder so? Ich konnte nichts finden. Also wahrscheinlich nein. Es waren einfach 104 Pulgasalis. Das war die magische Grenze. We know, now we know there's a limit. Und weil du sagst, now we know, ist irgendwie auch funny, weil wir jetzt auch schon beim König sind und mit den Sprüchen und so weiter. Es gab eine wunderbare Szene, wo der Berater vom General ihm erklärt hat, wie Pulgasari überhaupt entstanden ist, durch einen Bluttropfen von Ami und dass man die dann kontrollieren muss. Ja, woher? Wo zum Teufel weiß der das? Das weiß wahrscheinlich Ami Nenner mal selber. Ja, das ist was anders in Nordkorea, weil da rechnen die Leute auch damit, dass die Regierung alles weiß bei ihnen zu Hause. Das musst du nicht genauer erklären, wie das geht. Das weiß man doch, dass die alles wissen. Big Brother is watching you. Und dann kommt im Hintergrund einfach Every move you make. Okay, wer oder was ist das Monster des Films? Was ist die Message des Films? Also die Message ist höchstwahrscheinlich mal wieder Kapitalismus ist böse, Sozialismus fetzt wie der Teufel, das Volk ist alles, du bist nix. Ironischerweise in einem diktatorisch geführten Land, also ich fand das einfach super witzig, kommt dann später eventuell auch mal in den Flop-Momenten die Darstellung vom König auch, der ist eigentlich nur Comic Relief. du hast hier so einen bösen König und praktisch so Königtum ist schlecht. Weil offiziell ist ja dann praktisch Nordkorea immer noch kommunistisch und du hast halt einfach einen Supreme Leader. Ja. Was halt im Endeffekt einfach monarchistisch ist. Die eigene Monarchie ist. Du kannst es geht. Ist einfach eine. Und vor allem, es ist ja auch noch eine vererbte. Also, du hast da. Ja, eben, es ist eine Monarchie. Es ist eine Monarchie. Du kannst es anders nennen. Aber. Also, Monarchie ist böse. Sozialismus fetzt. Dem Film wird ja so immer ein bisschen unterstellt. Dass einerseits, ja, das ist natürlich komplette Propaganda. Andererseits wird unterstellt, oh, aber der Shin hat da in den Film so die heimlich Kritik eingebaut. So ein Motto, Kim ist quasi Pulgasari, der zuerst das Volk zum Ding führt, zum Erfolg führt, um den bösen König zu stürzen. Aber dann ist er so gierig, dass er trotzdem alles verzehrt. Soll jetzt Pulgasari den Kommunismus darstellen oder soll Pulgasari vielleicht den Kapitalismus darstellen? Das kann natürlich auch sein, dass es zuerst so, oh, schaut her, der Kapitalismus, der bringt euch lauter tolle Sachen, aber dann will der immer mehr von euch und zum Schluss müsst ihr den füttern und füttern und füttern und hat selber nichts mehr davon. Also, die Deutungen hier sind mannigfaltig. Ich finde nichts hundertprozentig passend. Mm. Also gerade wenn man sagt, dass der Film ist Propaganda, dann hat der vielleicht irgendwo seinen Propaganda-Anteil, der vielleicht im Nordkorea der 80er Jahre gezündet hat, aber das ich einfach nicht verstehe. Das ist vielleicht hier in der von der Außenwelt abgeschotteten Bevölkerung da drinnen irgendwie seine Tropes oder sonst was hat, die das dann als Propaganda funktional machen. Aber bei mir kommt das nicht wirklich an. Mhm. Ich finde generell die Prämisse ziemlich cool, dass du ein Monster heraufbeschwörst und das hilft, das am Anfang putzig und wird dann größer. Aber irgendwann, als es dann seinen Zweck erfüllt hat, ist es halt eben trotzdem noch da und will weiter Metallfressner. Das, was dich zum Erfolg geführt hat, das ist die Geister, die ich rief. Mhm. Und dann kann ich nicht weiter. Dann werde ich nicht mehr los, prinzipiell. Also die Prämisse an sich ist schon interessant. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht irgendeiner expliziten Propaganda oder einer Kritik einordnen, weil ich glaube auch nicht, dass der Shin sich hinhockt und sagt so, ich bin doch nicht der Letzte, der lacht, weil ich dann den Film für Kim gemacht hat und der versteht nicht, welche Kritik ich da eingebaut habe. Ich glaube nicht, dass er das riskiert hat. Wortwörtlich sein Kragen. Ja, dass er da wirklich seinen Kragen riskiert hat und seine Fluchtmöglichkeit riskiert hat, bloß damit er an Kim nochmal ins Reinwürgen kann. Das glaube ich nicht. Also kann ich mir bloß ganz schwer vorstellen. Mhm. Apropos Flucht. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich enthülle, wie dann die Flucht geschah. Mhm. Shin und Joy haben es damals geschafft, nah an den Imperator, wollte ich schon fast sagen, an den Diktator ranzukommen, oder den Diktator-to-be, zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht. Diktator in Spee. In Spee. Sie haben sogar ein kleines Tonbandgerät, ein kleines Diktiergerät mal wo gekauft. Und Joy hat es bei den Besprechungen immer in ihrer Handtasche gehabt. Und so haben sie Kim tatsächlich aufgenommen und haben das dann später aus dem Land rausschmuggeln können. Und das sind die einzigen Tonaufnahmen von Kim Jong-il, die eben nicht durch die Propagandamaschine gekommen sind. Okay. Waren die, wo Joy und Shin gemacht haben. Das war nämlich auch eine ihrer großen Befürchtungen, dass wenn sie fliehen, dass sie dann eben als Verräter gelten. Also in Südkorea. Mhm. Weil sie haben ja öffentlich gesagt, hey, Südkorea ist scheiße, wir sind jetzt in Nordkorea, fickt euch. Aber tatsächlich war es dann so, sie konnten Pulgasari ein internationalen Publikum vorführen. In Österreich. Ah. Denn zur Zeit des Kalten Kriegs war Österreich so ein bisschen, ja, Umschlagplatz für Spione und Leute praktisch aus dem Ostblock und aus dem Westblock. Also da haben die kapitalistischen und kommunistischen Mächte haben da ein bisschen Ringel reingetanzt in Österreich. Und dort wurde dann eben Pulgasari vorgeführt. Und um eben den Leuten dort zu zeigen, hey, wir sind tatsächlich freiwillig dort, na, haben die ihren gut 20-köpfigen Aufpasserschaft, die immer um sie rumgetanzt sind, gesagt so, hey, das wirkt irgendwie komisch, das schaut so aus, als wären wir eingesperrt, wenn ihr alleweil so dicht bei uns seid. Halt mal ein bisschen Abstand, weil ansonsten, na, weißt du, das kommt dann komisch. Und so haben es dann tatsächlich geschafft, dass die Leute ein bisschen ihre Aufpasser ein bisschen mehr Abstand hielten. Ne? Und in einer günstigen Gelegenheit sind sie dann aus dem Hotelzimmer geschlüpft, haben sich in ein Taxi gesetzt und haben den Taxifahrer gesagt, hit it, go, los. Und Taxifahrer hat nicht gewusst, wo es hingeht und er ist einfach losgefahren. In dem Moment haben sie bemerkt, dass hinter ihnen auch schon von einem weißen Auto verfolgt werden. Und den Taxifahrer gesagt, okay, amerikanische Botschaft, hau rein, wir sind auf der Flucht, drücke auf die Tube. Und der Taxifahrer ist dann quasi durch Wien durchgeschossen. Gott, ich werde direkt nervös beim Zuhören, das ist ja... Sie sind dann vor der Botschaft angehalten, rausgelaufen und Joy hat bemerkt, wie sie plötzlich von hinten an der Schulter gefasst wird und sie zurückgezogen wird. Und das war dann schöner, weil die hat sich vorgedrängelt, damit er als erstes in die Botschaft reinkommt. Also es war eine Situation auf Leben und Tod. Und sie sind dann in die amerikanische Botschaft reingelaufen und sie konnten zuvor schon einen Zettel jemanden in der Hotellobby geben, so ein Motto, hey, wir sind Joy und Shin, wir sind in Nordkorea gefangen gehalten, bringen das zur amerikanischen Botschaft. Und die haben dann quasi schon gewusst, okay, hey, wir sind Shin und Joy. Und der Botschafter, der dort zugegen war, hat ihnen dann Blumen überreicht und hat gesagt, willkommen in der freien Welt. Oh damn, and I'm proud to be an American. Yeah, und sie haben dann eine Zeit lang auch in Amerika gelebt. Und Shin hat dann sogar tatsächlich in Amerika ein paar Filme produziert. Oh. Unter anderem sind dir die Filme der drei Ninjas vertraut. So drei Kids, die Ninjas sind. Einer davon ist ein bisschen dicker, der hat, glaube ich, einen grünen, ja. Und einer ist blau und ich glaube, einer ist weiß, ja, oder rot, weiß ich nicht. Ja. Da gibt es 2, 3 Filme. Ja. Shin Sang-ok-Filme. Ein anderer Film, den er dann in Amerika noch produziert hat, in den 90ern, war ein Film, der heißt The Legend of Galgameth. Da geht es darum, dass praktisch der König wird gestürzt und der junge Prinz flieht, weißt du, so ein bisschen so 90s-Kid. Und der hat dann so ein kleines Püppchen von so einem Monster und das erwacht dann zum Leben und das frisst dann Eisen. Nein. Und mit dem Monster, das dann erwachsen dort, wenn es dann gegen die bösen Usurpatoren kämpft, ne? Das ist ein quasi Remake von Pulgasari, das er dann in Amerika gemacht hat. Naja, nett. Also hat er anscheinend auch wenigstens ein paar gute Erinnerungen an Nordkorea. Ist doch schön. Tatsächlich, was die Filmemacherei angeht, hat er gesagt, so viele Freiheiten, die er damals hatte. Und wenn er was gebraucht hat, hat er das einfach gesagt und ist es dann gekommen. Weil Kim hat gesagt, okay, alles, was die brauchen, sollen sie bekommen. Und aus dem Grund haben die rein, was das Filmemachen angeht, da gar kein so schlechtes Bild davon. Joy hat auch eine Schauspielschule gemacht. Die haben beide hier richtige Mentorarbeit verrichtet. Nichtsdestotrotz waren die gefangen und wollten da weg. Es hat ein paar Pläne gegeben, ihre Geschichte zu verfilmen. Ich finde, es ist mehr als überfällig. Ja, ich wollte ich auch schon gerade eben erwähnen. Also allein die Flucht dann in Wien, Wien oder Österreich, Wien, ja. Das, wie du das erzählt hast, also man merkt da schon, also allein beim Erzählen wird das schon mal eine gewisse Grundspannung, weil holy shit, du hast da irgendwie, es ist Filmstoff, es ist einfach Filmstoff. Ja, das Problem war in den frühen 90ern, als sie das anpacken wollten, war es halt so, in Amerika einen Film produzieren, wo bloß Asiaten die Hauptrollen sind und eigentlich alles bloß von Asiaten gespielt werden, also das produziert halt leider kein Filmstudio. Kannst du nochmal das I'm proud to be an American sagen? So and I'm proud to be an American! In der Hinsicht, schade Schokolade. Ich hoffe, dass das irgendwann mal noch umgesetzt wird, weil ich kenne ein paar ziemlich abgefuckte Geschichten, wie Filme entstanden sind. Weißt du, da gibt es ein paar Filme, die sind ein komplettes Desaster hinter den Kulissen gewesen. Aber nichts ist bloß ansatzweise so. Verrückt ist vielleicht das falsche Wort, so interessant und so spannend wie die Hintergrundgeschichte hinter Pulgasari. Wie schon gesagt, da ist die Entstehungsgeschichte interessanter wie der Film selbst. Ja, ja, ja, doch, doch. Also, ich, da kannst du wirklich mal auch einen Film über einen Film machen. Also, das, also du hast da eigentlich einen kleinen James-Bond-Streifen drin schon mal. Also, und dann nach fucking Österreich. Ich stell mir das jetzt schon richtig bildlich vor, wenn die dann den Film... Bist du Depper, du wüssten du hier. Ja, genau, wenn dann der Taxifahrer, wenn die dann einsteigen und dann irgendwie so mit den letzten zwei Worten Englisch, die sie dann mit dem koreanischen Akzent rausbringen und der Taxifahrer sagt, ah, was magst du denn jetzt schon wieder? Ah, bist du Depper, jetzt kommen die ganzen Chinesen da um die Ecke. Also ich habe furchtbaren österreichischen Akzent, ich entschuldige mich. Ja, ja, ich aber ich glaube, die Zuhörerschaft weiß, was gemeint ist. Ich stelle mir das einfach da schon mal als pures Comedy-Gold vor. Der ungenannte Held der Geschichte. Man sollte herausfinden, wer der Taxifahrer war. Oh ja. Oh ja. Okay. Vielleicht haben sie dann im Hotel vorher dann ist es so mit Personal auch gesprochen, so, was heißt fahr schnell auf Österreichisch oder so. Also ich kann da bloß sagen, auf Bayerisch war es fahr zu! Könnte im Wienerischen auch funktionieren. Wenn dann der koreanische Dude fahr zu! Übrigens, mit koreanischen Taxifahrern habe ich auch ein paar wilde Erlebnisse. Die gefährlichen waren die, die ja dann an ihrem Lenkrad so einen Knüppel dran hatten, wie bei so einem Bus. Oh ja. Und dann Handschuhe mit abgeschnittenen Fingern. Holy oh. Shit. Beides auf einmal. My lord. Zurück. Jesus, take the wheel. Take the fucking wheel. Oh my lord. Zurück zu Pulgasari. Ich glaube, wir können langsam... Und, genau, zu den Top- und Flop-Momenten ja, übergehen. Gerne. Das wollte ich auch gerade sagen. Sehr gerne. Mit was wollen wir anfangen? Einfach mal mit Top-Momenten. Gut. Dann überlasse ich dir den Vorzug. Also hätte ich noch als kleines Ding gehabt, das habe ich mir mit aufgeschrieben, meinen Top-Momenten, falls es nicht erwähnt wird... Pulgasari holt Holz, sieht super aus. Also einfach bloß. Was ich sehr schön fand, war die Mimik. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass Pulgasari wirklich dann auch mal ein bisschen so das Gesicht verzieht und Emotionen so zeigt. Und dadurch, dass es Gesicht jetzt, es ist jetzt nicht unbedingt anthropomorph, aber anthropomorph ist jetzt Godzilla oder so in vielen Darstellungen, finde ich, kam die Emotion auch ganz schick rüber. Also das finde ich, haben sie es sehr gut gemacht, da mit den Augenbrauen, wie die sich bewegt haben. Wurde dann leider nicht ganz so viel genutzt, haben sie vielleicht auch schwer getan. Aber fand ich echt gut. Und was ich noch habe, ist Pulgasaris Tod. Der sah, finde ich, sehr schick aus und der war auch, finde ich, schön dargestellt. Ja, wobei ich die Sache ein bisschen schwer zu verstehen gefunden habe. Also, Ami versteckt sich in der Glocke, weil sie weiß oder annimmt, dass im Pulgasari sie frisst, dass dann der Bann gebrochen ist. Und Pulgasari frisst die Glocke, verschluckt Ami mit und dann zerkrümelt er. Aber zum Schluss steigt da noch so ein Pulgasari-Baby wieder aus dem Schutt raus, wird zu einem Energieball Und dann sieht man Army anscheinend tot da liegen und der Energieball fliegt in sie rein. Und dann, glaube ich, läuft ihr eine Träne noch runter. Sie scheint wieder zum Leben zu erwachen und irgendwie so in die Richtung. Fand ich trotzdem, also ich meine, gut, Tragödien sind mir, wie gesagt, wie immer lieber, aber ich fand, es war halt dann so ein bisschen ein Märchenende. Ne? Also, ja. Also, kann man auch machen. Da ist dann der Jäger gekommen und hat das Rotkäppchen aus dem Bauch vom Wolf rausgeschnitten und dafür Steine reingetan. Ja, genau. Das muss ich sagen, ja, war dann vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich fand insgesamt, wie der dann, wie es ausgesehen hat, wie der dann zu Steine erstarrt ist und dann so zerbröselt ist. Und auch so ein bisschen die Dramatik da zum Ende, fand ich einfach cool. Das war ein schönes Ende, finde ich. Also, war gut. Ja, und vor allem, Waffen können ihn nicht aufhalten. Ja. Und dann brauchst du halt eben so die andere Herangehensweise. Du warst ein Bullet-Sacker, der Beast. Du warst a girl in the bell. Rock the bell. Deine Top-Momente. Mein Top-Moment. Ganz simpel. Wenn Pulgasari den königlichen Palast zerstört. Oh ja, ist schön. Wunderbare Modellarbeit. Ein schön wimmernder Monarch, der dann zerquetscht wird. Und du hast ja also diese schöne, das haben wir noch gar nicht erwähnt, Pulgasari hat ja, die haben ja auch den lebensgroßen Pulgasari-Fuß, ja, den sie immer wieder gern benutzen. Also die komplette Szene, wie er das so alles kaputt haut und so in den Palast reinmarschiert, das ja dann trotzdem ein riesiges Gebäude ist. Und diese großen Säulen, die dann umfliegen, sehr schön, sehr toll. Ganz einfach und stumpf von mir, eine schöne Zerstörungsszene. Zu dem Flop-Moment nach. Philipp, willst du wieder anfangen? Ja, gerne. Erstmal einen kleinen Darstellung vom König. Also der war wirklich nur so Comic Relief, der komplett inkompetent und hat einfach bloß so, ja, ist eine gute Idee, das machen wir. Und wie er dann stirbt, ist auch alles so. Fand ich, war ein bisschen zu stereotypisch und zu platt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn ich einen König sehe, dann da hätte man dann, wenn dann König und General in eine Figur zusammenfassen müssen. Also das oder zumindest, oder vielleicht den General und den Berater oder so in der Richtung. Ja. Irgendwie so. Und jetzt noch die zwei echten Sachen. Zum einen mal, Pulgasari, es war wirklich einfach viel. Ich habe es am Anfang schon gesagt, locker 100 Mal wieder in dem Streifen, Pulgasari, geschrien. Es war irgendwann, war es einfach ein bisschen viel. Und ich weiß, das gehört zum koreanischen Kino dazu, aber mir ging auch das ständige Geheule echt. Also nach dem 7. oder 8. Mal, wo sie dann kniend irgendwem an die Beine hängen und sagen, der ist tot. Sie haben den Onkel. Es ist Inde. Sie haben den Inde. Halbe Stunde später wieder, sie haben den Inde. Ey, und das war so wirklich dort. Also. Oh. Wobei ja die Sache, weil dann der Inde stirbt, auch schon krass ist. Also, der Film, der hat auch ein paar krasse Gewaltdarstellungen. Oh, der wird schön gehängt, das muss man sagen auch, ja. Es wird ja so eine Frau gefoltert, in der so irgendwie über ihre Hände drüber gefahren wird. Ich glaube, das ist recht am Anfang. Mm. Und so diesen abgetrennten Pferdekopf, der ist auch ziemlich krass. Ja. Das Pferd, also, wie sie auseinandernehmen, auch das auch. Ich glaube, ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das ein Prop war. Die haben einfach ein fucking Pferd genommen, um das zu legen. Ich bin mir sehr sicher, dass das alles authentisch war. Ja. Rechnet man jetzt mit so einem Kaiju-Film, der vielleicht eher auf ein erwachsenes Publikum oder nur auf ein erwachsenes Publikum abzieht, jetzt nicht unbedingt so. Weitere Flop-Momente neben dem enthaupteten Pferd meinerseits wären die Sache mit dem Exorzismus, sie betreiben. Den habe ich ganz also vergessen. Sie verschütten Pulgasari, aber gleichzeitig wird dann noch so eine Hexe oder eine Priesterin oder Schamanin. Irgendwas derartiges. Eine Schamanin, ja, das trifft es vielleicht gut. Beauftragt Pulgasari, einen Exorzismus durchzuführen, der auch zu nichts führt. Und ich weiß nicht, das wäre vielleicht, das Verschütten selbst wäre vielleicht allein genug gewesen. Ich hätte es mit dem übernatürlichen Kram, hätte ich es vielleicht bei Pulgasari selbst belassen, so dass dann nicht nur mit sauberen Asse nichts dazu kommt. Ja, vor allem, es macht nicht wirklich was. Also, und das, ich, das Verschütten alleine hätte eigentlich gereicht. Ich brauche nicht zwei Pläne auf einmal. Vor allem, wenn der Film sowieso schon irgendwie 5 unterschiedliche Bulgasari muss zerstört werden Pläne durchführt. Das haben wir ganz vergessen. Bester Bulgasari-Plan war übrigens das mit dem Loch. Vor allem die Diskussion auch schon wieder. Der Berater zum General. Ich habe eine Idee. Oder was hast du denn jetzt schon wieder für eine Idee? Alter, wir graben ein fettes Loch. Was soll denn das für ein Loch werden? Das funktioniert doch nie im Leben. Doch, es wird ein tiefes Loch. Ah. good idea. Very good idea. Very good idea. Mein Neffe fängt jetzt an, ich glaube, das ist, was das aus irgendeiner Kindersendung genommen hat. Da sagt er immer, gute Idee. Ja, und dann vor allem Schnitt und das, keine Ahnung, 200 Meter tiefe oder 400 Meter tiefe Loch mit so einem Durchmesser von 100 Metern ist dann halt einfach ausgehoben. Generell ist der Film sehr so, hey, wenn du endlose Arbeitskraft hast in einem Land, in dem der Mensch keine Rechte hat, dann ist das schnell auskommen. Kleinen Moment. Ich wollte zum Schnitt des Films nur übergehen, weil der ein bisschen... Da wird mal schnell von einer Szene zur anderen gehüpft. Wir könnten das, und der Satz ist nur noch mal gar nicht ausgesprochen, da gibt es einen Schnitt und wir sind schon dabei, dass wir das machen. Oder es ist schon gemacht. Ich habe noch einen weiteren Flop-Moment. Oh, Junge. Oder ein Flop-Element im Film. Musik haben wir schon erwähnt und Soundeffekte auch. Schwert-Soundeffekte. des Films oder überhaupt alle Waffen-Soundeffekte, dieser multiplen und großen angelegten Kampfszenen. Es sind genau 2 Stück, ein Wusch und ein Kling. Und das geht die ganze Zeit in jeder Schlachtszene. Wusch, Kling, Wusch, Wusch, Kling, Kling, Kling, Wusch, Wusch, Wusch, Kling. Ich lieb's. Oh. Ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich nicht mitgehen. Ich liebe einfach schlechte 80er Jahre Hongkong-Kung-Fu-Filme. Die, wie hießen die ganzen Shaolin-Streifen, die Shaolin des... Die 36 Kammern der Shaolin. Oh ja. Rückkehr zu den 36 Kammern der Shaolin. Alle schon gegeben und wie die ganzen Streifen. Ich liebe es. Ja, aber die sind, glaube ich, erstens älter und ich glaube, dass die dann trotzdem mehr, weil 2 Soundeffekte gehabt haben. Weiß ich nicht. Oh, hier ist es sehr auffallend. Und meistens bei diesen Kung-Fu-Filmen kämpfen halt 2 Leute gegeneinander und eine ganze Armeen. Kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling, kling. Wusch, wusch, wusch, kling, kling, wusch. Ja. Also ich kann dich absolut nachvollziehen, aber ich gehe damit. Seid ihr vergönnt. Lieb's. Gut, dann kommen wir zu unserer wertungslosen Bewertung. In unserem patentierten Daumen-Rating. Wir bewerten, immer das doofe Wort, hier nicht die Qualität oder Mehrwert des Films oder sonstiges, sondern einfach einzig und allein unser persönliches Vergnügen beim Anschauen des Streifens. Es ist einfach nur, wie viel Spaß hatten wir? Und wenn wir da 2 Daumen nach oben geben, dann hatten wir eine Menge Spaß mit dem Streifen. 1 Daumen nach oben heißt... Spaß. 1 Daumen hoch, 1 Daumen runter heißt zumindest, dass wir dem Streifen nicht böse sind. Bei 1 Daumen runter schon. Und bei 2 Daumen runter wird's dann eklig. Gut, so. Dann fange ich einfach mal an. Mhm. Man kann über Pulgasari und die Hintergründe von Pulgasari sagen, was man will, aber letzten Endes finde ich den Film per se gar nicht so übel. Mhm. Ich finde, er wirkt ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Ein Jahr zuvor ist Godzillas Rückkehr, Return of Godzilla, in die Kinos gekommen. Den haben wir im Podcast noch nicht behandelt. Der steht aber bei uns als nächster Godzilla-Film auf der... im Programm, also wenn wir dann wieder Godzilla-Filme machen, kommt dann im November. Und ja, wenn man die miteinander vergleicht, dann wirkt das irgendwie komisch. Also so ein paar Elemente, du hast gesagt, so die Mimik und sowas. Ja, das sind so Sachen, die hatte Godzilla dann in den 80er Jahren auch. Also das ist dann hier schon davon beeinflusst. Aber der Rest, der wirkt wie ein Film aus den 60ern oder Anfang der 70er. Ja. Also wir haben das letzte Mal als wir über Yongari gesprochen haben, also es wirkt hier nicht so, als wären hier fast zwei Dekaden zwischen den beiden Filmen, ja, sondern als wären die noch so vielleicht 5 Jahre später oder so produziert worden. Mhm. Ansonsten, ja, also die Charaktere, die sind alle platt und eindimensional, aber trotzdem finde ich die Prämisse interessant und das Monster sieht cool aus, also ein cooles Design und die Szenen mit dem Monster sind da cool, vor allem wenn es Holz macht. Und ich glaube, ich wäre einfach bei der Mittelwertung von 1 Daumen hoch, 1 Daumen nach unten für den Film selbst. Wenn es Monster Holz macht oder Suppe kocht. Ja. Also, ist. Soldatensuppe. And you took the words right out of my mouth. Ich habe das wirklich so aufgeschrieben. Wäre der Film 15 Jahre älter, wäre er besser. Mhm, also so 10 bis 15 Jahre kannst du dann in die Vergangenheit gehen und es hat ein paar Elemente, wo schon ein bisschen fortgeschrittener sozusagen sind. Wenn du 15 Jahre zurückgegangen wärst, dann würde es heißen, oh, der Film beschreitet an manchen Sachen neue Wege, aber sonst ist es ein archetypischer Kaiju-Film. Ja, also ich meine, es ist dadurch, dass so ein Period-Piece ist, was jetzt nicht viele Kaiju-Filme sind, die meisten Kaiju-Filme gehen ja mehr in so eine Science-Fiction-Richtung und der ist mehr so in eine Fantasy- und Historien-Richtung. Gibt es zwar auch ein paar Mal, wie schon gesagt, Daimajin ist dann wahrscheinlich das beste Beispiel dafür. Also er ist innovativer wie Yongari, auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn es jetzt heißen würde, hey, wirst du jetzt Yongari nochmal angucken oder Pulgasari, glaube ich, würde ich Pulgasari eher nochmal angucken. Ja, ich tatsächlich glaube ich auch. Also da ist jetzt aber nicht, weil er mir jetzt besser gefallen hätte oder so, sondern weil es einfach interessanter ist. Also genau, da ist es wirklich richtig. Jetzt nicht so der Gefallen-Faktor, sondern ist interessanter. Ja. Und ich gehe bei deiner Mittelwertung gehe ich auch mit. Also ich hätte dem genau das Gleiche gegeben. Wobei ich jetzt aber auch wieder sagen muss, also wenn wir jetzt den anderen Vergleich mit dem Film, den wir hatten, Daimajin anschauen, ich habe jetzt kurz nochmal nachgeguckt, der Film ist 66 gemacht worden. Ja, also ziemlich genau, also 19 Jahre zuvor. Naja, dann braucht man nicht mehr groß weiterreden. Also ja. der Film hängt halt in vielen Sachen nach und auch wenn man jetzt bedenkt, dass der Film von den Ressourcen um einiges mehr wahrscheinlich zur Verfügung hatte. Man hat es allein in den Massenszenen und so weiter gesehen. Sie haben halt irgendwie so das Beste draus gemacht, was sie irgendwie für eine Situation hatten und die war halt jetzt nicht unbedingt, weißt schon. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein interessanter Streifen. Kann man sich mal geben, vor allem mit der Hintergrundgeschichte, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es ist dann aber eher so ein Film anschauen, mit dem Kontext, also weil es halt wirklich genau, interessant ist, mit welcher Hintergrundgeschichte der ist und auch in einigen Sachen, wie sie es dann gemacht haben, ein interessanter Streifen, aber den gigantischen Spaß würde ich da jetzt nicht unbedingt erwarten. Ja, ich glaube, das ist 4. Okay, damit können wir dann dieses Kapitel schließen. Warte mal, ich da mein Buch, das Trampa des Diktators, Moment. Dieses Kapitel schließen. Ja. Und auch unseren September beenden oder im Pyongyang-Tember, je nachdem. Was allerdings noch zum Themenmonat passt, wie eine Community-Frage. Oh, Junge. Und bei Yongari haben wir gefragt, was könnt ihr überhaupt nicht ab? Bei Pulgasari, Monster des wahnsinnig gern Sachen verschlungen hat, würde ich sagen, was könnte die ebenso gierig verschlingen, wie Pulgasari das Eisen verschlungen hat? Also, jetzt selber. Ja, ihr. Oder du. Ganz einfache Antwort, Burritos. Hatte ich heute Abend erst wieder. kann ich jeden Tag der Woche futtern, ist mir vollkommen egal, hängt mir nie zu den Ohren raus. Habe ich als Kind, meine Mom hat im Deokheim, also im Sportheim, ab und zu mal mexikanischen Abend gemacht. Also die hat da, manche Mitglieder haben dann immer mal wieder so Kochding gemacht oder was auch immer, abteilungsweise. Und haben nie mexikanisch gemacht und habe ich ungelogen teilweise eine komplette Woche durch jeden Abend Wraps oder Burritos so in die Richtung gegessen und ich fand's geil. Ich finde es auch heute noch geil. Es gibt nichts Geileres. Einfach Bohnen, Fleisch, gut gewürzt, bisschen Käse, wenn es blöd läuft, noch Paprika, Salsa, Guacamole. Gute Nacht. Bist du Team ein Löffel Creme Fraiche noch mit rauf haben? Einen. Ich tunk den Spaß, wenn es passiert, okay, noch in Joghurt. Also ich, heute gab es einen Becher Joghurt, wirklich einen Becher pro Burrito, der wird dann reingetunkt. Ich liebe. Liebe. Okay, ich gehe da in eine ähnliche Richtung. Mhm. Tortilla Chips mit Dip muss immer zu Hause sein, weil stell dir mal vor, du hast Tortilla Chips und keinen Dip und musst sie trocken fressen wie ein Wilder. Das geht ja mal gar nicht. Das ist jetzt das Witzige. Tortilla Chips brauche ich überhaupt. Also ich zum Burrito, ja. Also was da richtig geil ist, wenn du ein paar Tortilla Chips nimmst und die dann ein bisschen klein brichst und dann mit in den Tortilla reintust und dann hast du dann noch was Crunchy dabei. Das ist richtig. Ein Crumble drin. Das ist richtig geil. Aber so Tortilla Chips, vielleicht ein bisschen Salsa und Wobei ich mag ja nicht das, so die Nachos im Kino oder sowas kann ich nicht ab. Nee, mach ich überhaupt nicht. Mach ich nicht. Für Teufel, mach ich nicht. Oder so Tortilla-Chips und sowas liebe ich. Und, vielleicht ein bisschen ausgewöhnlicher, ich liebe Dominosteine. Okay. Und es ist ja immer, es beschweren sich immer alle Leute, wenn dann so Ende September oder Anfang Oktober so die Weihnachtssachen in den Regalen auftauchen und ich bin so der so, ja geil, endlich eine Dominosteinsaison. meine Freundin hat mir mal zum Geburtstag so einen Karton mit Dominosteinen. Das war dann meine Jahresration, durch die ich mich dann durchgefressen habe. Es hat leider nicht fürs ganze Jahr gehalten. Also was ich da jetzt noch sagen muss, wenn es dann noch um Süßigkeiten geht, meine Freundin backt sehr gut. Und die, da hat sie jetzt vor kurzem Tiramisu Brownies gemacht. Fuck. Ja. Ist so gut, ist so lecker. Wir haben dann berechnet, was ein Stück an Kalorien hat. Das sind nicht machen. 660. Kinder. Ich habe 2 gegessen. Willi 3. Ja, aber über Essen könnte ich den ganzen Tag reden. Da können wir einen eigenen Podcast machen. Das könnte jetzt sonst hier nur eine Weile dauern. Okay, bevor du da die Show kaperst, werte Zuhörerschaft, was könntet ihr verschlingen, bis euch der Bauch platzt oder bis dass sich eine Maid darin versteckt, dass ihr sie versehentlich mit esst und ihr dann zu Stein werdet und dann zerbröselt und dann ein kleineres Ich von euch herausstopft und das dann so ein Energieball wird, das dann in die Maid reinfliegt. So war es doch, oder? Ja. So ungefähr. Schreibt es uns in die Kommentarfunktion. Von Spotify gibt es zum Beispiel. Oder natürlich auf unseren Social Media Auftritt. Na, dort werden wir die Frage auch stellen. Das wäre Blue Sky, Twitter und Mastodon. Und die Links dazu findet ihr in der Beschreibung der Folge in unserem Linktree. Damit ist der Themenmonat abgeschlossen. Im Oktober haben wir einen neuen Themenmonat und den nennen wir Metamorphoba. Wir machen Filme, wo sich, wenn ich so drüber nachdenke, hauptsächlich Frauen in irgendwelche Tiere oder andere Wesen verwandeln. Oder vielleicht auch nicht, wer weiß. Und wir beginnen mit dem Film Cat People von 1942. Mal wieder ein alter Schinken. Ja, ein bisschen so Film Noir. Also wir hüpfen ein bisschen rum zwischen die Zeiten, das ist doch gut, ein bisschen Abwechslung. Mhm. Also ganz klassischer Film aus den Kinderschuhen des Kinos, des Tonfilms. Und da freue ich mich schon auf die Besprechung. Und Philipp, ich hoffe, du auch. Immer. Immer. Also dann, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Jawohl. Bulgaria! 누가 살려? 너 어쩌자고 이러냐? 농지기까지 다 먹었으면 우리 어떻게 살라는 거냐? 응? 불가사리야.